Straßen ein. Verbringen oder Malerei. Ohne Auer, ohne Schützen in der ersten Reihe sind. Du brauchst nicht mehr nachdenken, die letzten Stunden, die wieder liegen. Schön, wenn wir mit uns liegen, ich euch dein Kreuzling. Sind gut in der Hand mit dir, lässt sie dir ganz auf ihren Fällen vom realen Leben. Du versagst, den ganzen Tag hast du versagt. Verbringen oder Schein. Verbringen oder Sonnenschein. Verbringen oder Weichelei. Verbringen oder Malerei. Doch mit Deutschland auf dem Weg, mit dem Vorgänger vor uns kennt. Kommt ihr voll ins Gewicht, Deutschland, Deutschland. Verbringen oder Schein. Verbringen oder Sonnenschein. Verbringen oder Weichelei. Verbringen oder Malerei. Deutschland, Deutschland, Zombie-Stadt. Deutschland, Deutschland, Medienstadt. Deutschland, Deutschland, was ist denn nur? Deutschland, Deutschland! Verbringen oder Schein. Verbringen oder Sonnenschein.